1 Live. Plan B. Mit Klaus Fiel. Dir und euch einen wunderschönen guten Abend. Meine Sendung in der letzten Woche drehte sich um einen Mann namens Rolf Ulrich Kaiser. So viel Material, so viel in Frage kommende Musik. Was lag näher, als zunächst einmal hier mit Teil 1 um die Ecke zu kommen? Und dieser Logik folgend müsste die Sendung heute eigentlich Herr K. Teil 2 heißen. Und genau so soll es auch sein. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Herr K. Teil 2. Und sieht seltsame Sterne in gleißendem Licht. Auf der Wiese sieht er eine Blume stehen, glitzernd und herrlich anzusehen. Und er fasst diese Blume und bricht sie sacht, da öffnet sich ihm einer Höhle Schacht. In einen hellen, weiten Raum, mag nicht glauben, was seine Augen schauen. Voller Silber, Gold und Edelsteinen sieht er drei Grotten vor sich erscheinen. Und er sieht sein Leben in Reichtum und Macht, geblendet von des Geschmeides Pracht. Erscheint ihm seine Zukunft gesichert und klar, ein neues Leben beginnt, das alte war. Seinen Traum genießt, merkt er, wie sich das Tor langsam schließt. greift er sich, was er nur fassen kann, und springt heraus. Hinter ihm schließt sich die Höhle mit dumpfem Klang. Er betrachtet den Reichtum in seiner Hand, doch der zerfällt und wird zu Sand. Und er merkt, dass er das Schönste vergaß, die Blume, den Schlüssel, den er besaß. Das gerade gehörte Essener Duo Witthüser und Westrup veröffentlichte seine Alben in der ersten Hälfte der 70er Jahre auf dem Ohr-Label von Rolf Ulrich Kaiser. Cosmic Folk, so würde ich aus heutiger Sicht die Musik der beiden bezeichnen, welche ohne Kaiser vermutlich nie wirkliche Verbreitung gefunden hätte. Als sich Walter Westrup, eine Hälfte des Duos, bedingt durch gleich mehrere Zufälle vor kurzem mal wieder live auf der Bühne stehen sah, entspann sich nach dem Konzert ein kurzes Gespräch, innerhalb dessen mir plötzlich die Frage herausrutschte, was wurde eigentlich aus Rolf Ulrich Kaiser? Damaliger Labelchef, Produzent, Autor, Strippenzieher, Macher, Visionär, LSD-Konsument, Esoterik-Jünger und am Ende spurlos verschwundener. Westrup ließ sich nicht lumpen und übermittelte mir am Tag nach dem Konzert einige Links, mit deren Hilfe ich mich auf eine Art Spurensuche begeben konnte. Verlässt fremde Söhne. Rolf Ulrich Kaiser wurde 1943 in dem kleinen Örtchen Bukow in Brandenburg geboren. Er wuchs in Osnabrück und später in Berlin auf. Dann wechselte er nach Köln und studierte unter anderem Germanistik und Theaterwissenschaften. Seine womöglich nachhaltigste frühe Begegnung mit Musik ist ganz offensichtlich mit dem Besuch des Burg-Waldeck-Festivals 1964 in den Tiefen des Hunsrücks verknüpft. 400 Besucher gerade einmal werden hier Zeuge einer Art von erster, zarter Gegenöffentlichkeit. Sonst wo, nämlich in Deutschland, lassen sich Bühnen für Folk, Chanson und politisches Lied anfangs der 60er Jahre kaum finden. Rund 4 Jahre später, im September 1968, gelingt Kaiser seinerseits ein Festival, das alles hierzulande bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Die internationalen Essener Songtage. 200 Musiker aus 10 Ländern bevölkern vor insgesamt rund 40.000 Zuschauern. 5 Tage lang alle nur denkbaren Bühnen der Stadt Essen, darunter auch die der Grugerhalle. Kaiser und seine Freunde und Mitstreiter, darunter der spätere Autor Hendrik M. Broder, inszenieren mit logistischer und finanzieller Unterstützung der Stadt Essen ein wahres Happening. Eins voller Gegensätze. Diskussionen, Dia-Shows, Störmanöver aller Art, Kabarett, Free Jazz, Folk, Blues, Psychedelic Rock, alle nur denkbaren Sparten. Viele einheimische Bands, darunter Tangerine Dream, Guru Guru und als Einzelkünstler Hans-Dieter Hüsch, Hannes Wader, Degenhardt, viele mehr. Hippies, Linke, Freaks, selbst Frank Zappa wundert sich. Die Leute hier wollen bei Konzerten offenbar mehr diskutieren als zuhören, stellt er fest. Einige Musiker lassen die Hosen runter. Andere werden am Spielen gleich ganz gehindert. Der Kommunade Rainer Langhans führt sich auf wie in einem Dschungelcamp, als er eine Multimedia-Show des Düsseldorfer Künstlers Ferdinand Krivet, angeblich Holzlatten schwingend, zu unterbrechen sucht. Seine damalige Liebschaft mit dem Model und bekennenden Groupie Uschi Obermeier soll übrigens hier im Rahmen der Essener Songtage begonnen haben. Obermeier nämlich steht rasselschwingend als Mitglied der Münchner Band Amondyl auf der Bühne. Die Gruppe spielt sich in einen Rausch und vergisst offensichtlich Raum und Zeit. Mehrfach kommt es seitens der Festivalleitung zu Lautsprecherdurchsagen. Amondyl, bitte hören Sie auf zu spielen, wir müssen umbauen. We'll be right back. Die internationalen Essener Songtage. Schon der Empfang der Stadt Essen für Festivalmacher und Beteiligte gerät damals zum Eklat. Besucher stürmen die geschlossene Veranstaltung, erobern die Kuchentheke, verschütten das städtische Freibier und zwingen den damaligen Oberbürgermeister der Stadt Essen, Nieswand, zur Flucht. Die amerikanische Underground-Band The Fox hieft ein Schwein auf die Bühne und stellt es vor als den amerikanischen Präsidentschaftskandidaten. Ich selber bin 11 Jahre alt, als das Festival 1968 über die Bühnen geht. Born too late. Zu jung also. Ein guter Bekannter aber hat mir vor wenigen Tagen seine Eindrücke als Augenzeuge der Veranstaltung damals noch übermittelt. Er schreibt, eigentlich bin ich mit meinen Kumpels dahin gefahren, um geile Musik zu hören. Legendäre Bands wie Frank Zappas, Mothers of Invention, die Fox, Brian Auger, Julie Driscoll oder Alexis Corner. Das war aber weniger ein Konzert, in das wir gerieten, sondern eher ein Happening mit phasenweise rauschhaften Zügen. Wir waren wie die meisten Besucher brave, ziemlich bürgerliche Kids, Schüler, Studenten und fühlten uns auf einmal mitten in einer Revolution. Gegen die spießige bürgerliche Gesellschaft, den reaktionären Staat und den bösen Kapitalismus. Es wurde agitiert und politisiert. Wir waren elektrisiert und fühlten uns als Teil von etwas Neuem und Unerhörtem. Woodstock, ein Jahr später, ging in die Geschichte ein als das Statement der Hippie-Generation. Zu den internationalen Essener Songtagen kamen natürlich viel weniger Menschen. Aber der revolutionäre Spirit war wahrscheinlich viel intensiver. Merkwürdig, finde ich, schreibt mein Bekannter, wie wenig Nachhall geblieben ist und wie wenig sich die Stadt Essen, die Bewohner und ihre politischen Vertreter sich der kulturhistorischen Bedeutung dieses Ereignisses bewusst sind. Out there is a generation of freaks, and here is the high society. Out there where they generate loneliness, out there where they venerate piety. In here are the destiny angels. Of duty bound to be risen, our high society's wit and grace deliver us from our prison. We'll be right back. Herr K., wir reden hier natürlich auch über Deutschrock, über Krautrock. Und niemand hat diese Musik in den 90er Jahren stärker zurück ins Licht der Öffentlichkeit gebracht als der Brite Julian Cope mit der Veröffentlichung seines Buches Krautrock Sampler und natürlich auch mit eigener Musik, wie wir sie hier im Hintergrund hören, die natürlich einmal mehr sich insbesondere zu jener Zeit von eben Deutschrock / Krautrock beeinflusst zeigte. Julian Cope hier im Hintergrund mit Musik aus seinem Jehovah Kill Album aus Anfang der 90er Jahre. Rolf Ulrich Kaiser. Vermutlich der erste hierzulande, der erkannte, wie man selbst im Untergrund verhaftete Musik mit greller Flankierung aus Hype, Image, Vernetzung, Slogans und vielem mehr zum echten Pop-Produkt verklären kann. So gesehen erinnert Kaiser mich gelegentlich an Malcolm McLaren, den späteren Manager und Macher der Sex Pistols. Nur, dass Kaiser keine Pistols hatte. Keine Band also, die auch nur ansatzweise schrill genug war, um für einen echten Aufschrei sorgen zu können. Kaiser hatte nicht einmal die vergleichsweise wirklich großen deutschen Bands wie Kraftwerk, Can, Amondyl, Neu, Faust oder auch Frumpy. Einige seiner Bands verkauften nicht mal mehr als 1000 oder aber 3000 Platten. Aber Kaiser hatte eine Strategie, ein Logo. Genauer, erst eins, dann zwei, dann drei. Ohr, Pilz, kosmische Kuriere, das waren die Namen seiner Labels. Er war der Erste hier, dem es gelang, eine Art von Label-Sound zu kreieren oder, seien wir ehrlich, zumindest die Illusion davon. Deutschrock damals, per se Underground, ohne Kaiser, undenkbar. Der Mann war einfach clever. Das Essener Duo Witthüser und Westrup verpflichtete er nach einem Auftritt der beiden im Wuppertaler Club Die Börse. 8 Besucher gerade einmal hatten sich dort eingefunden. Kaiser war das egal. Das erste Album wurde in einer Wohnung in Hamburg aufgenommen, ohne jeden Schallschutz. Die Aufnahmen konnten nur nachts vonstatten gehen, damit nicht ständige Straßengeräusche den Sound beeinträchtigten. Anlässlich der Albumpräsentation in einem Hamburger Club hielt Kaiser zunächst eine Rede. Dann öffnete sich hinter ihm, typisch, ein Sarg, aus dem die beiden Musiker stiegen. Freilich, und diese Anekdote mag das verdeutlichen, Kaiser hatte einen offensichtlichen Makel, der vielen sogenannten Machern zu eigen ist. Er konnte nicht delegieren, musste stets alles kontrollieren, bestimmen, selber ausführen. Seinen Mitstreitern wurde das im Lauf der 70er Jahre zu viel. Nach und nach verließen sie ihn, gründeten teilweise eigene Labels wie etwa Brain oder Sky und zogen eine Reihe von Bands aus dem Kaiser-Imperium ab. Ihm, Kaiser, blieb seine Weggefährtin. Gerlinde Lettmann, genannt Gille, eine ehemalige Textildesignerin aus Köln, mit einem außerordentlichen Hang zu okkulten Wissenschaften und dem Legen von Tarotkarten. Rolf Ulrich Kaiser. Ein Mann, der weit vor Facebook bereits über eine Vernetzung verfügte, die schlicht abenteuerlich anmutet. Kaiser besaß ganz offensichtlich Tausende von Adressen und Kontaktdaten, die übrigens immer auch wieder Eingang in seine zahlreichen Publikationen fanden. Hier, der inzwischen verstorbene Free-Jazz-Musiker Peter Brötzmann zum Beispiel. Siegesstraße 94, 56 Wuppertal-Barmen, Telefon 594113 und so weiter. Nachfolgende Versuche, eine ähnlich robuste Plattform für deutsche Underground-, Indie- oder meinetwegen Alternative-Bands zu etablieren, lassen sich eigentlich kaum ausmachen. Atatak, Zickzack, Lars Dohr und die Hamburger Schule, Staatsakt, das Label mit Gruppen wie Japanik oder auch die Türen. Wer hier vergleicht, stellt schnell fest, es hinkt gewaltig. Das von Herbert Grönemeyer ins Leben gerufene Label Grönland schien sich eine Zeit lang auf den Spuren von Rolf Ulrich Kaiser zu bewegen. Es gab eine Reihe von gut krautig klingenden Veröffentlichungen. Zudem war es Grönemeyer persönlich gelungen, die heillos zerstrittenen Protagonisten des Kultduos neu an einen Tisch in einem Düsseldorfer Café zusammenzubringen und Frieden auszuhandeln zwischen eben Klaus Dinger und Michael Rother. Der freilich nicht lange hielt. Als die insgesamt drei Klassiker-Alben von Neu aus den 70er Jahren auf Grönland wieder veröffentlicht wurden, kam es auf der dazugehörigen Party erneut zum Streit zwischen den beiden. Klaus Dinger, inzwischen ebenfalls verstorben, stürmte, wie ich mich noch gut entsinne, wutschnaubend aus dem Gebäude. Thank you. ERK. Rolf Ulrich Kaiser. Etwa seit 1972 gerieten Kaiser und insbesondere seine Partnerin Gille mehr und mehr in den Bann des amerikanischen Drogengurus Timothy Leary. Der hatte als Dozent an der Harvard-Universität mit LSD experimentiert. Damals zwar so nicht strafbar, aber immerhin ein Kündigungsgrund. Später jedoch griffen US-Behörden zu, als Leary mit seinen Kindern von Mexiko aus in die USA einreiste und bei seiner Tochter Marihuana gefunden wurde. Eine komplizierte Geschichte. Im Januar 1970 wurde Leary zu 10 Jahren Haft verurteilt. Monate später gelang ihm die Flucht. Zunächst nach Algerien, später dann in die Schweiz. Hier kam Leary zeitweise in Interlaken bei einem Mann namens Sergius Golovin unter. Der wiederum war Musiker und veröffentlichte seine Platten, welch kosmischer Zufall, bei Rolf Ulrich Kaiser. In der Schweiz, später dann auch in Berlin, muss es zu ausufernden Jam-Sessions gekommen sein, an denen neben Kaiser, Gille Lettmann und Timothy Leary Musiker der Bands Ashra Tempel, Wallenstein und wohl auch Klaus Schulze teilgenommen haben. Einige von ihnen behaupten, sie seien während der Sessions unter Drogen gesetzt worden. Andere wiederum glauben das lediglich. Klaus Schulze hat sich von den veröffentlichten Aufnahmen, die verteilt auf rund ein halbes Dutzend Alben nichts anderes sind als eine Art Mash-up, ein Edit aus verschiedenen Sessions. Er hat sich von diesen Aufnahmen mehrfach distanziert. Andere Musiker begannen, Kaiser zu verklagen. Es ging um sogenannte Knebelverträge, um Geld. Anlässlich seiner letzten Veröffentlichungen griff Kaiser zu geradezu bizarren Promotion-Maßnahmen. Er lud ein zu Pressekonferenzen im tiefsten Wald, ließ einen Eisenbahnwaggon psychedelisch bemalen und kutschierte seine ihm verbleibenden Musiker quer durchs Land von Redaktion zu Redaktion. Mit einer der wichtigsten jener Tage, der nämlich der Musikzeitschrift Sounds, hatte er es sich freilich längst verdorben. Warum? Das Magazin hatte auf eine Weise über Timothy Leary berichtet, die Gille Lettmann, Kaisers Partnerin, missfiel. Sie übrigens nannte sich selber inzwischen bevorzugt Sternenmädchen. Abends sitzen wir mit Tim allein. Hartmut Enke, der Bassist von Ashra Tempel. Rolf. Tim ist Freude. Erstes Abenteuer, Geburt, Angst und Geborgenheit. Zweites Abenteuer, wir wehren uns gegen die Schwerkraft. Drittes Abenteuer, es gibt rechts und links. Viertes Abenteuer, Sex. Got a hinge on my thumb. I'll manipulate you, baby. Cause that's the way it's done. I'm so cool. I know how. Herr K., Rolf Ulrich Kaiser. Eine Reihe der hier verdichtet wiedergegebenen Informationen entnehme ich übrigens einem wirklich lesenswerten Artikel des Autors Jan Reetze aus dessen Musik- und Mediablog. Reetze stellt seinen Recherchen ein, wie ich finde, großartiges Kaiser-Zitat voran. Das geht so: Ich verdiene jetzt 6.000 Mark im Monat. Da können Sie sehen, was eine Idee von mir wert ist. Kaiser sagt das im Jahr 1968. 7 Jahre später muss er Konkurs anmelden und seine opulenten Berliner Geschäftsräume aufgeben. Das Paar, er und Gille Lettmann, die beiden ziehen nach Köln zurück. Und das Paar wird fortan nicht oder genauer kaum noch gesehen. Ein alter Weggefährte Kaisers aus Ohr- und Essener Songtagezeiten, Reinhard Hippen nämlich, will Kaiser um 1980 herum im Kölner Bahnhof erkannt haben. Der wiederum, Kaiser also, meldet sich Ende der 80er Jahre bei dem hessischen Labelbesitzer und Pferdenarr Bernhard Mikulski. Jener Mikulski verdient sein Geld zu der Zeit eigentlich mit Italo-, Disco- und Eurodance-Veröffentlichungen, vieles davon eher im Trash-Segment angesiedelt. Irgendwie aber ist er auf die rätselhaft anmutende Idee verfallen, den alten Katalog an Ohr- und Pilzplatten erneut zu veröffentlichen. Kaiser wiederum hat das mitbekommen und fordert nun Geld. Zu Unrecht, wie ein Gericht feststellt. Die 90er Jahre über, so wird allgemein angenommen, hat Kaiser gemeinsam mit seiner Lebensgefährtin Gille wohl in Köln bei deren Mutter gelebt, bei der Mutter von Gille Lettmann. Restlos verarmt. Und dann? Walter Westrup will etwa 2003 einen Anruf aus der Gegend rund um den Möhnesee bekommen haben, in dessen Verlauf sich eine Frau als Vermieterin des verschwundenen Paares ausgab und ausbleibende Mietzahlungen beklagte. Von dort aber, ich persönlich tippe auf den Ort Warstein, verschwinden die beiden ebenfalls spurlos, wenn sie denn jemals dort gewesen sind. Heute leben sie, will man den Ausführungen Reetzes folgen, in einem Haus der katholischen Kirche am Rande des Sauerlandes. Und um ehrlich zu sein, genauer will ich es im Grunde auch gar nicht wissen. Wie Walter Westrup innerhalb seiner im Netz einsehbaren Erinnerungen unter dem Titel 68er nach Noten schon schreibt: Es muss gut sein. Was mich abschließend umtreibt, ist eine ganz andere Frage. Die nämlich, wie es möglich ist, der eigenen Biografie mit einer solch unfassbaren Radikalität an einem Tag X gewissermaßen eine so komplette Wendung zu geben. Herr K., Rolf Ulrich Kaiser, das muss ihm erst einmal einer nachmachen. Gute Nacht und gute Gespräche gleich im 1Live Talk Radio mit Jürgen Domian. Der Wind frischt aus und von den Docks her dröhnen Schläge Stahl auf Stahl. Schon seit Stunden hockt die Möwe still auf einem Orangenpfahl. Ihre müden Flügel sinken, werden schwer. Und sie wird noch schwächer werden, spürt schon keinen Hunger mehr. Wenn eine Möwe in der Gischt nach Korken und nach Kippen fischt, blind und alt, nie mehr einen Bissen findet, stirbt sie bald, was der Sturm in ihre Ohren brüllt, hört sie kaum, schließt die Augen und sie träumt schon ihren letzten Traum. Bis zum Abend hockt auf ihrem Pfahl, die Möwe lebt sie noch. Eine Böe packt sie und sie taumelt, fällt und fängt sich doch.